Wie die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Sori berichtete, trat die Bauarbeitergewerkschaft des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 6. Juli in verschiedenen Stellen der Stadt Seoul, darunter vor dem Bahnhof Seoul, in einen Generalstreik gegen die arbeiterfeindliche Politik des Park Geun-hye-Regimes. Daran nahmen mehr als 20.000 Bauarbeiter teil.